Kundgabe 3362. Empfangen durch Bertha Dudde am 10.12.1944. Bittruf in Innigkeit und Erhörung. Fordert meine Gnade an im Gebet, und ihr werdet wahrlich nicht zu darben brauchen oder in geistiger Not verbleiben. Jeder Bittruf, der um des geistigen Willen von der Erde zu mir gesandt wird, findet Gehör, und ich bedenke den Menschen seiner Glaubensstärke gemäß. So ihr aber zu mir betet voller Innigkeit, traget ihr den festen Glauben in euch, dass ich euch helfen kann und will, und dann strömt euch meine Gnade zu in einem Maß, dass ihr mich erkennen müsset an eurer friedvollen Gelassenheit. Denn ich trage diesen Frieden in euer Herz, so wie ihr mich darin aufnehmen wollt. Die Innigkeit des Gebetes öffnet mir die Tür zu eurem Herzen, indem ich Umschau halte und euch zur weiteren Ordnung darin veranlasse, indem ich euch zur Liebe ermahne und euch auch Kraft gebe, tätig zu sein nach meinem Willen. Und ihr werdet alles vermögen, ihr werdet euer geistiges Ziel erreichen, so ihr mich anrufet um Gnade, um meine Hilfe, meine Kraft, die ich euch verheißen habe mit den Worten, bittet, so wird euch gegeben werden. Die irdische Not muss zuweilen euch bedrücken, auf das ihr geistig euch besinnet. Die irdische Not ist das Mittel, um euch zu innigem Gebet zu veranlassen, und sie wird auch behoben werden, so ihr glaubt. Doch wer um seiner Seele willen zu mir betet, der wird mich merklich zu sich ziehen. Ihm werde ich nahe sein und ihn an der Hand führen. Seine Seele werde ich bedenken mit einer Nahrung, die sie meine Liebe erkennen lässet. Und Kraft und Stärke wird sie daraus schöpfen. Denn dies ist meine Hilfe, dass ich zu ihr spreche und ihr den Beweis gebe, dass ich sie höre. Nimmermehr werde ich einen zu mir Rufenden in der Not lassen. Und darum dürfet ihr mich bitten ohne Unterlass. Ich höre euch und ich helfe euch, denn meine Liebe höret nimmer auf. Amen.